bei uns daheim. Das Feuerwerk. Bitte, bitte, mein Sohn. Hast du an Weihnachten viel Geld ausgegeben? Geld? Hat dich die Mutti geschickt oder kommst du von dir aus? Nö, ich komm von mir aus. Und warum interessiert dich da mein Geld? Ich hab nämlich keins mehr. So. Ja. Ja, also tröst dich da, damit stehst du nicht allein. Leute, die kurz nach Weihnachten noch Geld haben, die sind entweder geizig oder sie verdienen unanständig viel. Also geizig war ich nicht. Ich hab dir den Krawattespanner gekauft und die Mutti die Haarbürste. Und da du nichts verdienst, willst du jetzt von mir was haben? Ja. Und wofür, wenn ich fragen darf? Du hast uns doch versprochen, wir dürften in der Neujahrsnacht aufbleiben. Also aufbleiben ist leicht übertrieben. Von 11:30 bis 12:30, habe ich gesagt. Und das habe ich auch gemeint. Und hätte ich mir gerne ein paar Feuerwerkssachen gekauft. Aha, aha. Und an was für Sachen hast du denn da gedacht? An ein paar Frösche und ein paar Heuler und an Knallerbsen und so Feuerräder, die man an den Besenstiel macht. Dann gibt's auch noch so Kanonenschläge, die man im Kohlefüller loslassen kann. Und nur mal langsam, gell? Die anderen Leute wollen ja schließlich auch noch was kaufen. Sag mal, wie viel hast du denn dafür schon zusammengetrommelt? 50 Pfennig von der Mutti. Siehst du, das ist doch schon was. Dafür kriegt man ja nichts. Und warum hat er die Mutti nicht mehr gegeben? Die hat gesagt, der Krach von der Nachbarschaft wäre gerade laut genug. Wenn ich absolut was haben will, dann soll ich zu dir gehen. Die fäscht sich doch vor sowas. Tja, was machen wir denn da? Naja, also, weißt du was? Hier hast du 2 Mark und dafür kaufst du der Frösche oder was du willst, nicht? Und das andere kauf ich, Capisco? Aber los, lass es tun, was zusammen. Im Kohlefüller. Und am Besenstiel. Achtung, die Mutti. Hör mal, Walter, gib dem bitte nicht so viel Geld. Wer weiß, was der für Dinge dafür kauft. Wir sind schon einig geworden, die. Ja, das glaube ich. Wenn es um Bubenbosse geht, da wirst du mit deinem Vater immer schnell einig. So, ich habe ihm 2 Mark gegeben, das ist doch bestimmt nicht so viel. Ach, das ist gerade genug. Jedenfalls von mir hat er das Geld nicht, wenn was passiert. Also für 2,50 Mark kann nicht viel passieren. Da kann der höchstens mal ein Frosch unter der Rock rüber. Ach, Walter! Das ist so bloß Papier. Also, wenn ihr mir die Neujahrsnacht verderben wollt, dann braucht ihr nur noch ein bisschen so weiterzumachen. Ach, Mutti, sei doch kein Frosch. Also, du, dir werde ich gleich helfen. Ja, glaubst du vielleicht allen Ernstes, mit denen so Sache in der Wohnung loslassen? Ja, das hat der Frosch ja auch gesagt. Und auf einmal hat's einen Schlag getan, dass ich bald vom Stuhl gefallen bin. Das war eine Fehlzündung. Die kommt bei der Rakete vorher auch als mal vor. Ja, da hast du ganz recht. Geh jetzt, wann essen wir dann? Um 12:45. Tschüss. Tschüss, Rolf. So, du, Walter, kommst du mal mit? Wohin dann? Ja, komm, ich möchte mal was zeigen, komm. Warum ist die elektrische Eisenbahn wieder im Weg? Nein, Walter, noch laufen ja die Schiene nicht über den Korridor. Hier, das sollst du dir mal betrachten. Na, was dann? Ich sehe nichts. Guck doch mal richtig, da zwischen den Karren. Fällt dir an den Riss nicht auf, dass der Ofen innen total ausgebrannt sein muss? Ach ja, tatsächlich. Das lässt sich nicht leuchten, ja. Naja, aber dafür gibt es ja Männer, die das in Ordnung bringen können. Trotzdem wir Zentralheizung haben. Die Zentralheizung hat mit dem Kachelofen nichts zu tun. Für die Übergangszeit ist der herrlich, der ist sparsam. Im Brand, ja. Aber nicht im Platz, den er uns wegnimmt. Betrachte doch mal das Monstrum und stell dir mal vor, wie gut mir die Eck benutzen könnte, wenn der nicht dastehen tät. Schätze, die Überlegung habe zweifellos die Leute, die vor uns hier gewohnt haben, auch angestellt. Wenn sie den Ofen also habe stehen lassen, trotz Zentralheizung, dann haben sie sicher sehr genau gewusst, warum, nicht? Und ich weiß es auch. Also, weil ich jetzt höre. Also, bitte, wir wollen uns im alten Jahr nicht mehr streiten. Da der Kachelofen nun mal da steht, bleibt er auch da und da damit basta, gell? Sag mal, hast du mit der Oma gesprochen? Also, was weiß ich denn? Wegen dem Ding da, was er mir geschenkt hat. Du, ich werde mich beherrschen. Ich meine, du kennst doch die Oma in der Beziehung. Warum hast du denn nicht gleich gesagt, dass dir die Rauchjagd nicht gefällt? Ja, am Bescherabend hat man die Verpflichtung, sich zu freuen. Da kann man nicht hergehen und sagen, so ein altmodischer Frack ziehe ich nicht an, das ist unhöflich. So, am Bescherabend ist das unhöflich. Aber 3 Tage später, da ist das nicht mehr unhöflich. Nein, zwischen den Jahren ist das was ganz anderes. Am Bescherabend freut man sich, dass man ein Geschenk gekriegt hat. Und nach der Weihnachten freut man sich, dass man das Geschenk jetzt umtauschen kann. Nicht? Das weiß jeder, damit rechnet jeder und das macht auch jeder. Und wenn das die Oma mit unseren Geschenken nicht macht, dann liegt das eben daran, dass wir vernünftige Sachen schenken, nicht? Ich weiß, deine Mutter meint's herzlich gut, aber ich kann das Da kannst du machen, was du willst, Opa. Die Blues von den Kindern behalte ich nicht. Das hab ich doch deinem Gesicht schon am Bescherabend auch gesehen. Naja, das wäre ja das erste Mal, dass du was Geschenktes nicht umtauschen tust. Also das ist nicht wahr. Also komm, sei still, nicht? Aber wehe, wenn das die anderen machen. Dem Walter mache ich ja gar keinen Vorwurf, Fritz. Aber die Helga, die hätte es wissen müssen, dass ich so jugendlich bloß nicht anziehe. Ich bin ja schließlich kein 30 mehr. Naja, du bist aber noch gar 80. Na, Gott sei Dank. Ja, natürlich, Gott sei Dank. Ich mache die Bluse ein bisschen durchbrochen, nicht wahr? Ist denn das so schlimm? Dafür ist es halt eine spitze Bluse, nicht? Also, Oma, nimm es nicht übel, aber ich finde das gerade sehr nett. Ja, Opa, du sollst das ja auch nett finden. Aber die anderen Leute, die halten sich darüber auf. Und wenn wir in der Neujahrsnacht beim Walter sind... Ja, Moment mal, sind wir dann überhaupt beim Walter? Ei, nur, da sind wir doch jedes Jahr. Bis jetzt habe ich aber noch nichts gesagt, nicht? Wann sich soll mal fragen? Wir können ja heute Mittag mal vorbeigehen. Heute Mittag? Ich denke, du willst heute Abend bleiben. Das habe ich dir doch gesagt, Fritz. Heute Mittag tausche ich die Blues um. Ja, von mir aus. Na, vorher hast du ja doch Caro. Weißt du dann überhaupt, wo sie her ist? Ich habe die Helga am Bescherabend gefragt. Ja. Die ist aus demselben Geschäft, wo ich die vornehme Rauchjack für den Walter gekauft habe. Ah, noch. Bitte schön, meine Dame. Walter, gib mir doch mal die Rauchjacke. Die Rauchjacke, ja, da ist er. Sehen Sie, die Jacke ist ungefähr 14 Tage vor Weihnachten hier bei Ihnen gekauft. Ja, haben Sie einen Kassenzettel? Wen? Wieso? Na, Sie wollen doch sicher umtauschen, nicht? Ja, das hat er. Herr Bender, können wir auch ohne Kassenzettel umtauschen? Was ist es denn? Eine Rauchjacke. Ja, das geht. Ach, das ist nett von ja, Ihnen. Ja, wissen Sie, Fräulein, wir wollen nämlich... Wissen Sie, Fräulein, Abteilung Herrn Helm. Drüben bitte, wollen Sie sich was ansehen? Nein, ich wollte eigentlich... Herr Bender, Umtausch. Bemühen Sie sich gerade darüber, ja? Danke schön. Möchten Sie die Rauchjacke in einer anderen Nummer haben? Nein, Fräulein, die ist mir in Ihrer Art, also verstehen Sie, zu altmodisch. Hm. Ich hätte gerne Strickwest oder sowas ähnliches. Vielleicht haben Sie sowas da, danke schön, ja. Sie wünschen meine Name? Meine Tochter hat diese Bluse hier bei Ihnen gekauft. Die Oma. Und ach, das noch. Die ist mir doch ein bisschen zu jugendlich. Ja, kommen Sie doch mal bitte mit. Ja. Ach, guck mal, wer da ist. Ja, Oma. Ja, wer kommt dann da? Ja, was macht ihr dann da? Ja, weißt du mir. Sag mal, Walde, du hast ja die Rauchjagd da, Lische. Gell, die willst du umtauschen? Ja, Oma, weißt du, das geht einfach nicht anders. Die ist mir nur mehr zu klein, verstehst du? Das hat eben auch das Fräulein bestätigt. Ja, also, hast du mal, wie du sie am Bescherabend angehabt hast. So, mein Herr, ja. Kann ich die Rauchjacke wegnehmen? Ja, bitteschön. Also, ohne Ihnen was dreinreden zu wollen, aber altmodisch, wie Sie meinen, ist das Modell hier eigentlich Leben. Nicht? Das ist eine Art Freizeitjacke, das trägt man ja heute. Schon, aber wissen Sie, ich... Naja, wie Sie meinen, ne? Ach, so ist das. Die Jacke ist altmodisch. Oma, du musst das verstehen. Die Größe, die... Spielt keine Rolle, weil die Jacke ja altmodisch ist. Oh Gott, jetzt lass doch. Ist mir vollkommen also klar. Also hör mal, Oma, weil der meint... Ja, ist ja schon genau. Gut, Helga. Komm, Opa, wir gehen. Oh, Oma, jetzt sei doch bitte nicht gleich beleidigt. Wieso denn? Ihr wollt euch eine Strickwest aussuchen und dann möchte mir mit unserer altmodischen Ansicht nicht stören. No, das ist alles. Gib nur acht, dass du dir keine Verzierung abbrichst. Walter! Ja, ist doch wahr. Also, Fritz, kommst du jetzt mit oder kommst du nicht? Ja, sofort, Oma. Ja, komm nicht ärgern, gell? Das halt schon wieder. Beruhigst du nur wieder. Viel Spaß noch, gell? So, Oma. Haben sich die Herrschaften entschieden? Noch nicht so ganz, Fräulein. Walter, ich meine, bevor du dich festlegst, willst du nicht die Rauchjacke doch vielleicht behalten? Ich denk doch gar nicht dran, und wenn es der größte Krach gibt. Also bitte, Fräulein, zeig sie mir mal, was hast du da? Sag mal, Papa, warum kann eigentlich die Eisenbahn nicht so aufgebaut bleiben, wie sie ist? Ich steht jetzt viel lieber mit den Zügen vorn, als alles wieder anders ja, machen. Ja, komm, babbel nicht, nimm die Brick hoch. Wir setzen vor allen Dingen mal hinter den Tunnel eine Schleife dran. Und den Flughafen, den, wo also, setzen wir dann den hin? Ich habe mir das nochmal überlegt. Was alles, dann? Was recht ist, aber das können wir nicht machen. Komm, gib acht, red nicht auf der Bahnhof. Die Oma ist sowieso schon verkrumpelt. Und wenn wir sie für die Neujahrsnacht nicht einladen. Komm, also bitte. Das hat mit der Umtauscherei überhaupt nichts zu tun, nicht wahr? Dass wir diesmal einen draufmachen wollen, dass wir nicht wieder wie jedes Jahr im traute Familienkreis mit deinen Eltern Trübsal blasen, das war schon zwischen uns abgesprochen. Da hat man noch an gar keine Rauchjack gedacht. Ja, nicht? Aber die Oma bezieht es doch jetzt auf die Geschichte. Nicht, Rolf, wir müssen die Weiche erst alle rausnehmen. Oh, Papa, lass doch drin. Ach, verstehst du dann das nicht? Nee. Ach, dich habe ich ja doch gar nicht gemeint. Helga, seit wir verheiratet sind, sitzen wir jede Silvesternacht mit deinen Eltern in solider Harmonie zusammen und nehmen uns vor, dass das letzte Mal gewesen ist. Ich meine, nichts gegen gepflegte Familie sind, aber man will ja schließlich auch mal was anderes als das ewige, langweilige Gebabbel. Also jetzt wärst du aber ungerecht, Walter. Der Opa ist kein Spielverderber, der hat noch immer jeden Jux mitgebracht. Ja, der Opa, ja. Und die Oma, wenn die einen Schwips hat. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass deine Mutter in ihrer jetzigen Stimmung beschwipste Fröhlichkeit versprudelt, hä? Die setzt sich auf die Couch und macht ein Gesicht, ob er der beste Sektsauer. Also ich kenne so sie doch. Schlimm ist es ja auch wieder nicht. Du hast halt jetzt einen Peak auf sie. Aber guck mal, Walter, was er alles an Weihnachten wieder gemacht hat. Sie hat doch auch nur ihr bisschen Haushaltsgeld. Aber davon hat sie für uns alle miteinander bitte, Helga, so schön... Helga, das ist unfair, gell? Wieso ist das unfair? Naja, jetzt kriege ich wieder aufgezählt, was er alles gekauft hat. Und dann kann ich nicht mehr Nein sagen. So bringst du es doch jedes Mal fertig. Ich bring gar nichts fertig. Aber wenn man sie in der Neujahrsnacht allein lässt, da... Also, da tun sie mir richtig leid. Leid, leid. Bitte, Waldi, ich sind doch mal älter. Naja, ich hab's ja gleich gewusst. Was bleibt mir dann anderes übrig? Dankeschön. Aber eins sag ich dir, es ist das letzte Mal. Das letzte Mal, Waldi. Nur, das darfst du nicht sagen. Was bleibt mir denn anderes übrig? Du hast machen können, was du wolltest. Ja, ja. Also, ich setz jetzt nur rasch das Teewasser auf und dann rufen wir die Oma an, gell? Ja, also, das ist wieder süß, nicht? Ich kann machen, was ich will. Das ist gerade so gut, als wenn ich am 20. eines Monats im Beisein sämtlicher Kinder gesagt kriege, ich kann morgen nichts mehr kochen, mein Haushaltungsgeld ist alles, ich muss einen Vorschuss haben. Dann möchte ich den Mann sehen, der dann noch machen kann, was er will. Ja, Papa, wie ist denn das jetzt mit der Eisenbahn? Ja, so, also pass. Rufst du jetzt die Oma an? Was, ich? Ja, weißt du, wenn du mit ihr sprichst... Also, hast du mal, Helga, also bitte, bitte. Ja, ich war damit einverstanden, dass er in der Neujahrsnacht zu uns komme. Dass ich aber auch jetzt noch am Telefon und um Schäbette bitten. Also, ich hab ja nur gemeint. Ja. Nach dem Motto, einmal hat's der liebe Gott erlaubt, gell? Na, noch nicht. Ach, weil, weißt du was? Damit wir ja nichts verkehrt machen, sprechen wir am besten gar nicht mit der Oma, sondern gleich mit dem Opa. Ja, also gut. Der deichselt es dann schon mit der Oma. Brauchst du gar keine Mühe zu geben. Wenn deine Mutter haben will, dass du es verkehrt machst, dann... machst es auch verkehrt und wenn es noch so richtig machst. Aber es geht doch nichts über eingeschnappt, Schwiegermutter. Da, bitte. Fechtner? Guten Abend, Opa. Ach, guten Abend, Mädchen. Na, hat sich die Oma ein bisschen beruhigt? Ja, das kommt drauf an, wie man sieht. Seitdem sie sich entschlossen hat, mir an den Kopf zu hängen, da hört sie jedenfalls kein Wort mehr. Ja, aber wieso hängt sie denn dir jetzt auch im Kopf? Ja, weil ich mir erlaubt habe zu bemerken, dass man kein Mensch vorschreiben kann, was er schön finden soll. Nicht? Aber es gibt sich alles wieder. Was kann ich für dich tun, Helga? Also der Walder und ich, wir wollen euch einladen. Wie jedes Jahr seid ihr in der Neujahrsnacht bei uns, gell? Ach, also ich hab ja schon geglaubt, ihr wollt mit der Tradition brechen und det uns allein sitzen lassen. Also jedenfalls sagen Walder schönen Dank und sein Schwiegervater, den sich freue. Und die Schwiegermutter... Meinst du, die freut sich auch? Ach, da macht euch mal keine Sorge. Wer euch schnappt, der schnappt auch wieder aus. Also es ist jedenfalls abgemacht, dass ihr kommt. Das ist abgemacht, tot oder lebendig. Ich bring die Oma mit. Samt Getränke wie Sekt und Wein und so weiter. Gell, gell? Dass sich da der Walter nicht untersteht, was zu kaufen. Für die Stimmung sag ich. Ach bitte, Opa, tu das. Vor allen Dingen bei der Oma. Nicht, dass sie den ganzen Abend da sitzt, wie wenn sie Leibweh hat. Na, nur keine Angst. In dem Fall wird sie medizinisch behandelt, verstehst du? Und kriegt so lang morgen bitte Angebote, bis die Leibweh vorbei sind. Opa, wenn sie das gehört hätte. Nee, es ist ja draußen in der Küche. Also mach's gut, Mädchen, gell? Ja, tschüss, Opa. Mit wem hast du da eben telefoniert? Mit der Helga. Wieso bist denn du hier? Ich denke, du bist in der Küche. Ich war in der Küche. So, aha, ja. Ach ja, Bummerchen. Lass das. Entschuldige. Würdest du mir jetzt einmal sagen, wer mit dem Marebitter gemeint war? Was meinst du? Du hast da eben was von einem Marebitter gesagt. Ja, ja. Wer hat dann da die Leibweh? Die Helga? Die Helga, die hat sich so ein bisschen den Mare verkorkst. Ne? Ist aber nicht schlimm, ne? Es geht ja schon wieder besser. So. Ja, und jetzt gib acht. Stell dir vor, Bummerchen, wir sind eben eingeladen worden für die Neujahrsnacht von der Helga. Das hat doch sonst immer der Walde gemacht. Na ja, diesmal hat es eben die Helga gemacht, ne? Und warum spricht die nicht mit mir? Ja, wieso? Warum soll sie auch mit dir sprechen, wenn ich gerade am Telefon bin? Du hättest mich ja rufen können. Aber wahrscheinlich war das ja gar nicht erwünscht, gell? Also jetzt hör mal zu, Mutter. Ich will jetzt langsam dafür, dass du die Rolle der beleidigten Hoheit ablässt. So interessant ist die nämlich nicht, du, weißt du? Die Kinder haben uns eingeladen und das ist bei Gott nicht selbstverständlich. Wenn die nicht mit mir reden wollen, dann brauchen sie mich auch nicht einzuladen. Also jetzt will ich dir mal was sagen. Dann, wenn man dir noch lang die Kur macht, da wird's ja erst recht nichts. Nachdem, wie du dich heute Mittag in dem Geschäft da benommen hast, hätte die allen Grund gehabt, uns die Neujahrsnacht allein sitzen zu lassen. Aber das haben sie nicht gemacht. Trotzdem du die Bluse, die sie dir geschenkt haben, auch umgetauscht hast. Und zwar nicht, weil sie so klar war, sondern auch, weil sie nicht gefallen hat. Der Walder hat gesagt, sie habe uns eingeladen. Und wie ich dir gesagt habe, ist das alles andere als selbstverständlich. Die Kinder sind jung. In denen ihre Haare sind mir alte Leute. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch mal was Besseres vorhaben, als die Neujahrsnacht nur mit uns zu verbringen. Und wenn du jetzt diese Haltung damit quittierst, dass du weiterhin einen Muffkopf aufsetzt, dass es welche so einer Bagatelle zu einem ausgewachsenen Krach kommt, dann kannst du den Krach haben. Aber nicht mit den Kindern, sondern mit mir. Verstehst du mich? Der Walder hat zu mir gesagt, ich soll mir keine Verziehung abbrechen. Ich hätte noch was ganz anderes gesagt, du. Um's kurz zu machen, ich hab versprochen, dass mir am Silvesterabend hingehe. Und dabei bleibt's. Am Bescherabend, wie der Walder die Rauchjagd anprobiert also, hat. Also, wenn du's heute Abend noch nicht fertig bringst, dich da dazu durchzuringen. Gut. Kannst auch mal früh noch sagen, wozu du dich entschließen willst. Entweder zu einem gemütlichen Abend bei den Kindern oder zu einem Feuerwerk bei uns daheim. Wie die mit mir umspringen. Morgen früh. Naja, das werden wir ja sehen, was es gibt. Morgen früh. Papa? Ja? Wann hörst du mal mit der Eisenbahn auf? Warum denn, Ulla? Also wolltest du mir doch was helfen. Ach so, ja, das habe ich ja ganz vergessen. Na, was ist dann? Was ist dann kaputt? Hier in meinem Wohnzimmer. Also die Vorhänge da, die hast du nicht richtig angemacht. Immer wenn ich sie zuziehen will, falle die runter. Naja, Ulla, so oft zieht man die ja auch nicht auf und zu. Also deshalb hast du doch extra einen Zug dran gemacht. Ja, sicher, nur, weißt du, du musst ja auch mal ein bisschen an deine Puppe denken. Die wissen ja überhaupt nicht mehr, ob es jetzt Nacht ist oder Tag, wenn du die Vorhänge da dauernd hin und her ziehst. Doch, der Maggie hat die Mumps und der muss mal dauernd schlafen. Ach, der hat die Mumps? Oh Gott, der arme Kerl. Naja, das ist natürlich was anderes. Komm, ich mach das fest. So, hier ist der Hammer. Mal gucken. Papa? Ja? Hast du dich eigentlich über mein Weihnachtsgeschenk Asch gefreut? Dein Weihnachts? Gil, du hast dich mit dem Rolf abgesprochen, hä? Huh? Wieso? Ja, der hat mich das nämlich auch gefragt. Und wie ich ja gesagt habe, hat's mich 2 Mark gekostet. Du hast dem Rolf 2 Mark gegeben? Ja, gestern. Krieg ich dann auch 2? Für was willst du sie denn haben, mein Schätzchen? Ich möchte mir gern so klein Büscheleise kaufen. Ein Büscheleise? Ja, meine liebe Ulla, also Büscheleise, die gehören ja zum Haushalt, nicht? Und für die Haushaltssache ist die Mutti zuständig. Meinst du? Ja, ganz bestimmt. Geh nur hinaus, die Mutti gibt das ganz sicher. Mutti? Ja, Ulla? Kannst du mir für die 2 Mark geben? Ich? 2 Mark? Für was brauchst du denn die? Für so klein Büscheleise. Der Baba hat gesagt, du dürst mir das geben. Ach, was der Baba nicht alles weiß. Doch, das wäre eine Haushaltssache und dafür wärst du zuständig. So. Na, dann gehst du jetzt hinein zum Baba und sagst ihm einen schönen Gruß. Es wäre zwar richtig, dass Haushaltssachen meine Angelegenheit wären, aber hier müsste ein Irrtum vorliegen. Neuanschaffungen, das wäre sein Ressort. Ja? Ja. Baba? Ja? Die Mutti hat gesagt, Neuanschaffungen wären dein Ressort. So, das hat die Mutti gesagt? Das hat sie gesagt. Und gegeben hat sie mir nix. Noch nicht einmal eine Mark? Nein. Gibst du mir dann die 2 Mark? Naja, also, es bleibt mir dann anderes übrig, nicht? Die Mutti wird in so einem Fall sagen, das kann ich ganz machen, wie ich will. Sag mal, Walder, hat der Opa eigentlich schon angerufen? Na, bei mir nicht. Na, dann wird er es noch tun. Du weißt, was ich mir überlegt habe. Wenn die Eltern in der Neujahrsnacht kommen, dann machen wir dies Jahr mal kein Karpfen, sondern... Ja, das finde ich großartig, das hat sowieso nie gereicht. Wir machen diesmal eine Put. Was ist denn das? Was, eine Put? Ja. Wie kommst du denn da drauf? Na, du tätst du doch auch gerne mal essen. Na ja, sicher esse ich die gern, aber... Wer isst sie dann sonst noch gern? Die Oma. Ach, die Oma. Die hat sich so, natürlich. Ja, ganz natürlich. Ja. Guck mal, die Eltern sind zu zweit. Was soll die da allein mit Raput machen? Eben. Aber wenn wir sie nehmen, dann haben wir nicht nur was für die Neujahrsnacht, sondern auch gleich ein fertiges Sonntagsessen. Mhm. Und das ist für mich auch mal ganz schön, nicht? Außerdem hat so Raput sieben Sorte Fleisch. Ja, ich habe ja gar nichts dagegen. Ich würde mich ja auch drauf freuen, nicht? Und wenn es mit den sieben Sorte Fleisch war, dann wirst du schon Abnehmer dafür finden. Nur, ich meine halt... Ist so eine Fiene ein bisschen teuer, so kurz vorm Ersten? Nein, Walde. Wenn du dir überlegst, was da all dran ist. Ja, ich weiß, sieben Sorte Fleisch. Aber nichtsdestotrotz. Na, siehst du. Komm, gib mir mal einen Kuss. Der wird teuer. Papa, wie ist denn das? Wann gibst du mir den Augenblick, Ulla, ewig spreche ich mit dem Mann. Ja, hab einen Augenblick Geduld, Ulla, es geht gleich in einem hin. Also, Walde, ich kann dir nicht sagen, was dir das neue Hemd so gut steht. Siehst du, ist schon der Anfang. Immerhin, die Variante habe ich noch nie gehört. Wieso? Was sind für Varianten? Weißt du, was du mir da jetzt vorsetzen willst? Das ist mir schon ein paar Mal serviert worden. Erst vom Rolf und jetzt von der Ulla. Aber nachdem die Garnierung weg war, da war es immer dasselbe Salat. Also, Walde, was bist du so gastig? Guck mal, ich bin's doch auch nicht. Kein Wunder. Naja, also gut, machen wir es kurz. Wie viel brauchst du? Also, du bist scheußlich. Also willst du nix? Doch. Ich hab gedacht, wenn du mir 50 Mark gibst. In Ordnung, kannst du haben. Ach, Walde, du... Als Vorschuss, ne? Nein, als Zuschuss. Ja, das tut mir leid. Zuschuss hast du gehabt. Ja, aber guck mal, wenn du mir nur einen Vorschuss gibst, dann müsste ich ja am nächsten Monatsend wiederkommen. Und das willst du doch nicht. Nein. Deshalb habe ich mir gedacht... Ja, du bist eine edle Seele, ich weiß. Also, bitteschön, hier sind 25 Mark Zuschuss, die Put bezahle ich. Und damit Schluss. Und mal zwei Mal. Ja, auch die noch. Dankeschön. Vielen Dank, bitte, gern geschehen. Ach, sag mal, Walde, hast du jetzt was vor? Warum? Was soll ich dann noch? Könntest du nicht vielleicht die Put bestellen? Guck mal, ich kann doch wegen Essen jetzt nicht fort und viel Zeit dürfen wir ja nicht mehr verlieren. Ich kann euch bloß sagen, heute habt ihr es aber auf mich abgesehen. Ach, sei lieb, Waldi. Ja. Da können wir auch gleich mal ein Büchlein essen. Gut. Am besten, wenn du einen schönen Put siehst, dann lässt du sie gleich zurücklegen. Und nicht so klein. Ja, ist das Oma? Ja, sicher. Dann sagen wir einen schönen Gruß. Ja, Gronauer. Guten Morgen, Mädchen. Moin, Opa. Na, hat die Oma den Umtausch mittlerweile verschmerzt? Ach, deswegen rufe ich ja an. Ich weiß nicht, was mit der Frau los ist. Den Umtausch, den kennen sie noch vor Winter, hat sie gesagt. Aber die Verzierung vom Wald, du weißt es ja nicht. Außerdem, wer nicht mit ihr sprechen wollt, der bräuchte auch nicht einzuladen. Also, Helga, um es kurz zu machen. Feiert die Neujahrsnacht ohne uns. Das ist doch nicht ein Ernst. Na, meiner nicht. Aber der Oma ihren. Na, ist denn sowas? Auch, blicke mal. Walda? Walda? Hätte ich nur mal Finger davon gelassen. Was ist dann los, Helga? Also ich will dir ja keinen Vorwurf machen, Opa, aber hättest du nicht ein bisschen früher anrufen können. Warum? Ewig ist der Wald der Vater Put kaufen. Extra für die Oma. Was machen wir jetzt mit dem teuren Vieh? Also das soll aber doch das Gewitter neu fahren. Und ich war noch diejenige, die ihn dazu überrettet hat. Ja, damit alles wieder in die Reihe kommt. Na, der Walder wird mir nachher was Schönes erzählen. Das geschieht dir ganz recht, Helga. Das hast du jetzt davon. Ein Put kaufe bloß, weil die Oma ein bisschen verkrumpelt ist. Na ja, die wird schon nicht schlecht werden, Walder. Du isst sie ja schließlich auch gern. Natürlich esse ich sie gern, aber doch nicht so ein ganzer Apparat. Die Kinder, was essen die dann schon? Und mir zu zweit, mir hätte es doch nie genommen. Was tun wir denn jetzt mit den sieben Sorte Fleisch zu 16 Pfund? Ach, hast du doch so groß genommen. Du hast mir doch nachgerufen, nicht so klein. Ja, dann gehst du am besten nochmal hin und tauschst sie gegen Anne um, die nicht so schwer ist. Ja, umtauschen. Vom Umtauschen hab ich genug. Ich geh hin und bestell sie ab. Basta. Aber das sag ich dir. Deine Mutter soll noch einmal kommen und bei mir Put essen wollen. Ach, das ist aber auch schlimm. Ach, wenn Mütter die beleidigt Leberwurst spielen. Gronauer? Helga, ich bin's noch einmal. Ja, Opa? Also das mit der Put, das war eine großartige Idee. Wieso? Es ist alles in Ordnung. Wie ich der Oma gesagt habe, dass ihr extra welche ihre Put machen wollt, also es hat sie so rührend gefunden, dass sie schleunigst eingerenkt hat. Ich soll euch sogar einen schönen Gruß ausrichten. Ja, soll das etwa heißen? Genau, ja, es kann alles so bleiben, Mädchen, wir kommen doch. Auch obliege mal, Opa. Ja. Walder? Walter! So. Also jetzt sage ich gar nichts mehr. Opa! Ja? Ist der Walter eben gekommen? Nein, der ist fortgefahren. Die Put wieder abstellen. Was ist der? Sei mir nicht böse, aber wenn der jetzt kommt und ich sag, er soll wieder hingehen und die Abstellput doch nehmen, Alter, hebt mir an den Kopf. Gewitter und kein Regen, das ist aber doch zum. Lass mal, ich zieh mich an, komm sofort vorbei. Ja, aber eil dich. Es wäre mir nämlich lieb, wenn der eher da wärst wie der Walder. Und dort drüber hat sich die Oma ja so gefreut. So, das heißt also auf gut Deutsch, ich soll jetzt wieder losfahren und die Put doch bestellen. Ja, weißt du, Walder. Also vor einer halben Stunde hat die Oma doch noch sagen lassen, sie käme nicht. Na ja, also... Ich begreife nicht, wieso sie jetzt plötzlich erklären lässt, dass er doch kommen darf. Ei, eben wegen der Put. Nein, nicht wegen der Put, oder? Mir tut mir jetzt Unrecht, nicht wahr? Gewiss, ich meine, die Put hat einen Ausschlag gegeben, dass sie euch so viel Mie macht. Wir machen uns kein Mie. Mie macht uns die Oma. Das wollen wir mal festhalten, nicht? Ich gehe doch jetzt nicht wieder hin und bestelle die Put, die ich gerade abgestellt habe, weil ich sie vorher schon einmal bestellen muss. Also entschuldige, Walter, aber ich finde das langsam komisch. Ich nicht. So Komplikationen, welcher Put. Also das ist ja wahr, nicht? Aber Sinn für Komplikationen hat die Oma ja eigentlich immer gehabt. Ja. Ihr habt vielleicht einen Humor. Ich meine, ich bringe den ja zur Not nach Uf, aber bei dem Geflügel Otto, da möchte ich das langsam bezweifeln. Och, der kann uns doch gar nichts kratzen, wenn der sein Put jetzt doch verkauft. Nein, Opa, ich nicht. Alles, was in den Sack geht, aber das Geschäft betrete ich nicht mehr und damit bitte ich das Thema jetzt endgültig zu wechseln. Ja, was soll man dann für Wetter kriegen? Von mir aus kann die Put bestellen, wer will, aber ohne mich. Dach, Opa. Dach, mein Lieber. Das Einzige, was mich im Augenblick an der Neujahrsnacht noch interessiert, ist die Frage, was trinken wir? Ist ja viel wichtiger, ne? Ja, zum Anstoßen Sekt. Ne? So, und vorher? Ja, vorher Zangenbällchen. Ach, Rolfchen, komm doch mal her. Ja. Sag mal, was hast du denn da in dem Kasten? Ach, Opa, Feuerwerkssachen. Ich hab hier für 2,50 Mark kaum was gekriegt. Was, 2,50 Mark? Das ist ja ein bisschen wenig. Ach, zeig mir es aber trotzdem. Ja, aber Vorsicht, Helga, Vorsicht mit dem Deckel. Ach, ja, das soll ich überhaupt noch sagen, Walter. Eine Bedingung von der Oma, sonst käme sie nicht, hat sie gesagt. Also wenn sich's jetzt wieder um die Put dreht, hüpp ich aus dem Fenster, Na, du brauchst nicht rausheben, das ist ja viel schlimmer. Wir müssen versprechen, dass wir keinerlei Feuerwerksartikel kaufen. Was? Sie werden auch von vorher bedient, hat sie gesagt. Na und hast du das etwa versprochen? Na ja, Gott, was will ich denn machen? Sonst steht's auf der Stelle ausregen. Sehr richtig. Also Walter, das musst du mir auch versprechen. Also Opa, ich könnte dir gerade helfen. Warum? Hast du da nicht ruhig sein können? Also jedes Mal sitze ich mir ab 10 Uhr da und gucke euch zu, wie ihr kunstvoll die Vorbereitungen trefft. Na ja, und? Das ist alles andere als beruhigend, das kann ich euch bloß sagen. Ach, na ja. Ja, wenn man sieht, wie ihr lang und breit die Gebrauchsanweisungen von denen Dreckdinger debattiert, da kriegst du selbst mutigere Naturen wie die Oma und ich mit der Angst. Ach komm, ja, jetzt ach, gib's doch wenigstens zu. Hm. Wenn's dann plötzlich einen Schlag tut, dann seid ihr doch meistens mehr überrascht wie mir. Ach, na ja, das also ist ja... bitte, Walter, sei so lieb und versprech mir, dass ihr diesmal kein Feuerwerkssache kauft. Also komm, Walter, was hat denn das alles für einen Sinn? Versprech's. Ich hab's ja versprochen. Ach so. Naja, also schön, ich kauf nix. Zufrieden? Ich weiß, es ist ein großes Opfer, aber guck mal, jetzt kann ich mir doch endlich mal einen Schwips antrinken, ohne Angst haben zu müssen, dass es jeden Augenblick einen Schlag tun kann. Das scheint der Hauptsache zu sein. Ja, was ist denn jetzt mit mir? Ich hab mir noch schon was gekauft. Ach, von denen paar Knaller verstehen wir uns nicht, Rölfchen. Hauptsache die zwei anderen Buben da kaufen nix. Buben, hast du das gehört? Ja, ihr besprecht dann auch noch alles welche die Uhrzeit und wann ihr kommt und so weiter. Ja, Schätze, wir besprechen alles, ja. Ach, ja. Also, Walter... Da möchten wir jetzt die ganz neue, ist noch keinen Spaß mehr. Aber Opa, kennst du mich dann so wenig? Wer sagt dann das? Wieso? Das lässt sich doch ganz einfach machen, nicht? Ja, was lässt sich machen? Rolf, komm doch mal her. Ja. Rolf, können wir uns auf dich verlassen? Nur. Gut. Opa, gib mir mal 5 Mark. Wieso, für was? Das wirst du gleich sehen. So, Rolf, hier sind von mir auch noch einmal 5, das sind also zusammen 10. Und was machst du mit denen? Ach, das ist ja großartig, Walter. Das haben sie uns ja nicht verboten. Ja, warum? Wir haben es ja auch nicht versprochen. Dass wir das ist völlig legal. Ja, wie sind die 10 Mark mir? Ja, die sind dir. Ja, oder so gut wie dir, verstehst du? Ja, dafür kannst du dir kaufen, was du willst. Was du willst, Rolf, ja. Und was kaufst du dann? Ja, da kaufe ich mir noch ein paar Feuerwerkssachen. Ja, du, ich glaube, wir geben am besten ein Zettelchen mit. He? Ja, sicher. Also pass mal auf, schreib mal auf 2 Kanone schläge. Nein, drei, ich glaube, 3 sind besser. Ja, 3, gut. Also 3 Kanone schläge. Ja. 5 Heuler mit Leuchtkugeln. Ja, und 10 Knallfrisch. Ja, 5 Feuerräder. Ja, und 5 Flachräder. Ne? Mit Goldräge. Mit Goldräge, ja. Walder? Ach, Walderchen, komm doch mal her. Ja, was ist denn, mein Schatz? Komm ja schon. Was hast du denn? No? Da, guck mal. Sieht sie nicht schön aus? Oh, wunderbar. Lass mich mal riechen. Ach, oh, da läuft mir ja jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Oh, was glaubst du, was ich erst die Eltern freue, wenn wir jetzt doch einen haben? Naja, also ohne Put hätte ja auch sonst die Neujahrsnacht nicht steigen können. Du sag mal, wie viel Uhr ist es denn? Es ist jetzt 8:30 da schon. Da müssen Sie jeden Augenblick kommen. Ja. Hast du drin schon alles in Ordnung? Ja, ist alles parat. Und der Sekt? Der Sekt liegt im Eis. Es kann nichts passieren, Schätze. Du, da sind sie. Ja, schnell, zieh deinen Kittel aus, gell? Führ sie gleich ins Zimmer. Das mach ich. Ei, ja, das seid ihr ja. Guten Abend. So, wie geht's euch denn? Alter, komm, nimm erstmal mein Gepäck ab. Ja. Oh mein Gott, ist das schwer. Sag mal, nach dem Gewicht zu urteilen, sind da aber ein paar schöne Fläschchen drin. Ne? Na, was habt denn ihr alles dabei? Na, packst du doch mal aus. Oh, Kinder, was habt ihr aber so warm hier? Habt ihr außerdem noch den Kachelofen an? Nein, Oma, der brennt bei uns nur viermal im Jahr. Zweimal im Frühjahr und zweimal im Herbst. Ansonsten dient er als Papierkorb. Na, da hätte ich ihn aber schon längst abgerissen. Ich möchte bloß wissen, was ihr allgemein den Kachelofen habt. Gewiss, er ist nicht der modernsten eine, dafür ist er aber sparsamer als jede Zentralheizung. Kein Wunder, der brennt ja auch so gut wie nie. Ja, betracht euch doch mal das ausgebrannte Monstrum da, Opa. Opa, sag du's doch auch mal. Der Opa braucht überhaupt nichts zu sagen. Solange er noch seine Dienste tut, wird er nicht abgerissen. Was? Wer? Nicht du, Opa. Ach, nicht? Der Kachelofen. Das hat ja sowas von albern. Also jetzt pack du mal vor alle Dinge weiter aus. Los. Sag mal, was riecht dann hier so? Ach, entschuldigt mich mal einen Moment. Ich muss mal eben rasch in die Küche was gucken. Ja. Was hat sie denn? Ach, na ja, also weißt du, Oma, mir habe was im Ofen. Was? Hm. Doch nicht etwa ein Put? Wieso? Walter, habt ihr etwa doch ein Put geholt? Ja, warum wollt ihr das denn absolut wissen? Guck mal da her. Ach nein, das ist doch nicht wahr. Doch, 15 Pfund. Die lassen sich nicht leuchten. Ja, wieso? Haben wir dann jetzt zwei? Ach, du merkst aber doch gerade alles. Opa, wie um alles in der Welt kommst du denn dazu, auch noch eins zu kaufen? Ich mach mir ja noch Vorwurf. Du wolltest doch nicht mehr, ne? Das hast du doch dick und breit erklärt. Ach, da sieht man es wieder einmal, wenn Männer sowas machen. Die Oma. Aber was wollt ihr denn alles mit mir? Ach komm, nimm die Put auch in die Küche. Ja, die Helga will sich auch dran freuen. Ja. Also Helga! Ja, Opa, was machen wir dann jetzt mit den zwei Viecher? Das sind die Mädchen hier, so. Also viel mehr interessiert mich jetzt, hat es mit den Feuerwerkssachen geklappt? Ja, der Rolf hat die. Ich muss nur mal hören, wo er sie versteckelt hat. Ja. Rolf! Ja? Komm mal her! Hoffentlich hat sie die Helga nicht mittlerweile entdeckt. Was ist dann? Ich hab schon im Bett gelegen. Wolf, wo hast du die Feuerwerkssache hingetan? Da unten im Buffet, im alten Schuhkasten. Ja, bist du denn noch zu retten? Wieso? Und die Mutti nachher die gute Della rausholt? Walter, komm doch mal her. Ja, Schätze, wir kommen gleich. Ja, gleich, Bumasche. Du, ja, den Kasten da unten raus. Wo soll ich denn dann hin, du? Auf, wir müssen raus. Da hin, wo er nicht gefunden werden kann. Das ist doch ganz einfach. Ja, aber da wisst ihr es doch Wenn nicht. Du später geweckt wärst, erfahren wir es noch früh genug. Los jetzt. Walter. Ja. Ja, wir kommen eben. Ja, wir sind ja schon unterwegs, gell? Wo er nicht gefunden werden kann. Wo soll ich das hin, du? Was machst denn du da? Ach, sei ruhig. Was willst du denn damit? Versteckele. Was ist denn da drin? Ach, alte Schulhefte. Weißt du, wo du die hin tun kannst? In die Kachelofen. Da sind auch ein paar von mir drin. In die Kachelofen. Das ist gar nicht so schlecht. Das mach ich. Musst nur ein bisschen Papier drüber tun. Da sieht sie niemand. So, da lese gut. Die findet niemand. Meine Damen und Herren, noch eine halbe Stunde treffen wir uns von 1963. Es ist genau 23:30 Uhr. No, das stimmt nicht. Ich hab 31. Kinder, ich muss mir den Toast ausbringen. Was? Schon wieder? Wie viel ist denn das Eis? Seit zwei Stunden bringt der Opa auch nur noch Toast aus. Wir haben doch schon auf alles angestoßen. Also, wir stoßen jetzt an auf Mann auf. Großartig, Opa. Erlebe hoch, hoch, hoch. Jawohl, Prost. Ja, Moment mal, wen haben wir dann jetzt eigentlich hochleben lassen? Du, Helga, ist doch 11:30 vorbei. Tun wir die Kinder weg? Oh ja, ja, hol mal die Spätzle her. Ne? Vor allen Dingen der Rolf, den brauchen wir jetzt dringend. Bist dann ruhig, Opa. Ach, also der Opa, der macht einen Nebel hier rein mit seinen Zigarren. Mach doch mal das Fenster ein bisschen offen. Ich glaube, das ist der Stümmel, der da so qualmt. Waldi, leer doch mal den Aschebecher aus. Waldi, leer doch mal den Aschebecher aus. Der Stümmel, der ist aber nicht von mir. Der ist von der Oma. Ach, komm. Frau Rauchkatzigan, ich kriege bloß welche verpasst von welchem Feuerwerk bei uns daheim. Nur so. Nicht sticheln, Oma. Apropos Feuerwerk, wo bleibt da nur der Rolf? Opa. Was dann? Sag mal, Walter, was willst denn du mit dem Aschebecher am Kachelofen? Ja, die dir ist weiter links, Walter. Ein Walterchen, du hast ja ein Sitz. Wer sagt denn das? Die Asche kommt in den Kachelofen. Fertig, nicht wahr? Bravo. Jawohl, schon allein deshalb, weil hier immer behauptet wird, dass der überflüssig wird. Ist er nicht. Bitte, fort ist er. Hoch! Prost, Opa! Ach, lasse doch, Helga, die sind doch so schein harmlos. Meine Damen und Herren, langsam wird es Zeit, die Sektflasche bereitzustellen. Ui, in 10 Minuten ist es soweit. Es ist 23.50 Uhr. Ja. Was ist das? 12 Uhr? Hi, die Ende, so sind sie. Ja. Guck mal, die haben noch ganz vergrummelte Gesichter. Komm, setz dich mit Papa seinen Schoß, komm her. Ja, und der Rolf, der kommt immer zu mir. Komm mal her. Langsam wird's ernst. Schütze die Sektgläser. Los. Ich steck bald den Christbaum an, bald. Ja, aber nicht die ganze, gell? Mhm. Komm her, Rolf, komm, helf mal ein bisschen, los. So, ich glaube, jetzt kann man das Fenster aber langsam zumachen, sonst wird's so kiel hier. Ach, sag mal, hier riecht's doch so komisch. Was? So verbrennt? Ach, das wird das Papier im Kachelofen sein. Das ist sicher durch den Opa seinem Stummel angegangen. Na ja, das macht doch nichts, wird's auch ein bisschen wärmer. Papa! Jetzt was? Nicht, Rolf. Erst wenn's ja, überall so knallt. Aber Papa! Bist ruhig! Schätzchen, mach doch mal das Licht aus. Papa, da hier doch. Guck mal, Walde, mit dem Ofen, da stimmt doch was nicht. Der qualmt doch als so. Und das geht gleich vorbei, das ist nur, weil er kalt ist, gell? So. Ein Blick auf die Uhr, die letzte Minute ist angebrochen. Auf, los, mach die Sektflasche auf, aber los. Aber bitte nicht knallen lassen, du brauchst keine Angst zu haben, es knallt nix. Nein, bis auf dem Rolf ist ein paar frech da. 10 Sekunden. Oh ja. Na, kommt so, er noch nicht? Ja, doch, er ist schon auf. Ja. So. 3, 2, bitte, Walde, 1. Prost Neujahr! Komm her, Schätze. Behalt mich im neuen Jahr genauso lieb, wie du mich im Alter gehabt hast. Ja, Walderchen. Na, Oma. Na, Opa. Prost Neujahr, Ulla. Ulla. Prost Neujahr. Kommt, Kinder, lasst uns anstoßen. Was der Teufel, was uns all in dem Jahr erwartet. Tja. Wünsche mal uns Gesundheit und Friede. Alles andere wird dann schon zu schaffen sein. Prost. Was war denn das? Hast du mal? Da hat doch was geknallt. Ach, das kommt von der Straße. Prost. Das war aber eben nicht von der Straße. Das hört sich ja an, als wenn es aus dem Kachelofen käme. Oh, soll das aus dem Kachelofen kommen? Alle jetzt, Prost. Rolf, hast du etwa was in der Kachelofe getan? Ja, die ganze Feuerwerkssache. Wieso die ganze? Die Papa und der Opa haben mir noch Geld geschenkt. Prost, Neujahr, die Herren. Auf die Kachelofe. Achtung! Ach du liebe Zeit. Das muss aber jetzt nicht sein. Waldi, betracht dir ne mal dein Kachelofen. In unserer Sendereihe Bei uns daheim hörten Sie heute das Feuerwerk. Die Personen und ihre Darsteller. Vater Daniele de Vaux, Mutter Marianne Steinbrenner, Rolf Günther Mange, Ulla Marianne Bürgel, Opa Josef Offenbach, Oma Otti Ottmar. Weitere Rollen sprachen Gudrun Gewicke, Barbara Wagner, Liesel Weiker, P. Walter Jakob und Reinhard Zobel. Ton Reinhard Krawulski. Manuskript und Regie Robert Stromberger.